Die Armee und das Volk der TVJK feierten bedeutsam den 56. Jahrestag des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il. Auf dem Platz des Sonnenpalastes Gumsusan, der heiligen Stätte von Juche, in dem die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il mit ihren Antlitzen zu ihren Lebzeiten aufgebahrt sind, verbeugten sich die Besucher am 25. August vor ihren Sonnenporträts. In dem Theater Moranbong, dem Großtheater Ost-Pyongyang und den weiteren in Pyongyang und anderen Regionen gab es Festdarbietungen. In Pyongyang und allen Bezirkshauptstädten fanden festliche Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten statt. Im dekonstruierten Jugendstadion Sariwon gab es ein Herrenfußballspiel zwischen dem Sportclub Lee Songgang und der Fußballmannschaft Wolmido.